erhältlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg, im Zeitschriftenhandel und an mehr als 800 Stellen in Florida. Abos und Infos im Internet unter www.floridasunmagazine.com oder unter 305 866 0556. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Wenn Ihnen der Name Ottmar Liebert deutsch vorkommt, so geht dies auf die Wurzeln dieses Künstlers, die im deutsch-ungarisch-chinesischen Bereich liegen, in der Tradition des Globetrotters, nun auch der asiatisch-spirituellen Welt verbunden, lebt Liebert in Santa Fe in den USA. Ich erlebte ihn sowohl im Interview, das wir Ihnen heute bringen, als auch auf der Bühne. Ein bewegendes Erlebnis und ein sehr ernster Künstler. Einführend möchte ich Ihnen Ottmar Liebert vorstellen. Viele der Informationen entstammen Wikipedia, seine Webseite www.lunanegra.com oder www.ottmarliebert.com geben Ihnen einen weiteren Einblick in sein Schaffen. Und Sie können sich auch in einen Newsletter einschreiben, sodass Sie die Gedanken, Fotos und seine Tourprogramm-Daten natürlich von dieser Webseite oder dieser Webseite bitte entnehmen können. Ottmar Liebert, am 1. Februar 1959 in Köln geboren, ist ein deutscher Gitarrist, Songwriter und Produzent, der vor allem für seine spanischen Einflüsse beziehungsweise die spanisch beeinflusste Musik bekannt ist. Liebert, der 5-mal als Grammy nominiert wurde, erhielt 38 Gold- und Platin-Zertifizierungen in den USA sowie Zertifizierungen in Kanada, Australien und Neuseeland. Sein Debütalbum Nuevo Flamenco 1990 wurde in den USA mit Platin ausgezeichnet. Ottmar Liebert wurde am 1. Februar 1959 als Sohn eines deutsch-chinesischen Vaters und einer ungarischen Mutter geboren. Als Kind reiste er mit seiner Familie durch Europa und Asien. Mit 11 Jahren begann er, klassische Gitarre zu spielen, und mit 14 studierte er Flamenco-Gitarre, nachdem er zufällig in einem Supermarkt auf eine Flamenco-Platte gestoßen war. Nachdem er in seiner Heimat Deutschland Rockmusik gespielt hatte, zog er in die USA und ließ sich für einige Jahre in Boston nieder, wo er in verschiedenen Rockclubs auftrat. 1986 ließ sich Liebert in Santa Fe, New Mexico nieder, wo er nach neuen musikalischen Klängen suchte. Liebert zitiert musikalische Einflüsse wie Carlos Santana, Paco de Lucia, John McLaughlin, Robert Fripp und Jeff Beck. Andere wie Miles Davis, von denen er Raum- und Klangfarben, Dynamik und Kontrast lernte, so sagte er in einem Interview. 1989 gründete Liebert die erste Inkarnation seiner Band Luna Negra, Black Moon. In diesem Jahr nahm er ein selbstproduziertes Album mit dem Titel Marita, Shadows and Storms auf. Die ersten 1000 Exemplare wurden in der Galerie des Santa Fe-Künstlers Frank Howell verkauft, und als die Platte ihren Weg zu den Radiosendern fand und anfing, eine Reaktion unter den Zuhörern zu generieren, wurden sie vom Higher Octave Music vertraglich betreut und als remasterte Version mit dem Titel Nuevo Flamenco 1990 veröffentlicht. Das Album wurde schließlich in den USA mit doppeltem Platin ausgezeichnet. Liebert veröffentlichte weitere erfolgreiche Alben, die seinen Sound fortsetzten und erweiterten, darunter Borrasca, 1991 Solo Paratie, 1992 und The Hours Between Night and Day 1993, alle mit Goldzertifizierung. Der internationale Erfolg von Liebert setzte sich fort mit Viva von 1995 und Opium von 1996, die beide in den USA und in Lateinamerika den Platin-Status erhielten. Seit Liebert 1989 sein erstes Album mit Luna Negra aufgenommen hat, hat sich die Zusammensetzung seiner Band mehrfach verändert. Geblieben ist allein Bassist John Gagan. Seit 1990 hat Ottmar Liebert insgesamt 25 Alben veröffentlicht, darunter Live-Veröffentlichungen, Weihnachts-CDs, 15 Original-CDs, eine DVD und verschiedene Remixe. Er hat 38 Gold- und Platin-Zertifizierungen in den USA sowie Zertifizierungen in Kanada, Australien und Neuseeland erhalten. 2006 brachte Liebert seinen Song This Spring Release 10,000 Butterflies. Ist das vom Slang Productions produzierte Album Artists for Charity, Guitarists for the Kids ein, um World Vision Canada dabei zu unterstützen, benachteiligten Kindern zu helfen. Liebert beschreibt seinen musikalischen Stil als Nouveau Flamenco, weil er bei einem Plattenlabel eine Genrebezeichnung brauchte und es gab darauf von anderen Künstlern und Kritikern laute Proteste. Obwohl es Flamenco-Elemente in seiner Musik gibt, kommt seine Musik eher dieser Richtung als Jazz, Klassik oder Rock nahe. Jedoch unterscheidet sich Lieberts Musik von traditionellem Flamenco, der auf Melodien basiert und viel einfachen Formen. Seit 1986 lebt Liebert in Santa Fe, New Mexico. 1992 kaufte er bereits Old Ranchette vor den Toren der Stadt zusammen mit einem Lehmzüchterhaus, das er als Aufnahmestudio errichtete. Im Mai 2006 wurde Liebert in Canyon Zen Center in Salt Lake City, Utah, von Dennis Gempor Merzel als Zen-Mönch ordiniert. Ich möchte Ihnen jetzt das Interview bringen, das ich 2003 vor einem Konzert, das er in Florida hatte, mit ihm sprechen konnte. Und das war ein Telefongespräch. So möchten wir uns für die Qualität entschuldigen, aber hoffen, dass Ihnen dieses Interview trotzdem diesen Künstler besonders nahe bringt. Wie lange haben Sie schon kein Deutsch gesprochen? Nee, lange nicht mehr. Aha. Ich bin jetzt seit 1979 in den Staaten und seit 86 in Santa Fe. Deshalb die einzige Möglichkeit, die ich habe, Deutsch zu reden, ist entweder mit meinem Bruder oder mit meinem Vater. Aha. Und das ist nicht sehr oft. Aha. Also Sie haben weniger Bindung an Deutschland, sind auch weniger dort wahrscheinlich. Ich bin ein paar Mal da gewesen in den 90er Jahren. Gab gespielt in Köln und in Frankfurt und in Hamburg. Aber seit 94 oder 95 bin ich nicht mehr zurückgegangen. Aha, also Tourneen so in Übersee, das ist gar nicht so sehr drin. Nur nicht in Deutschland viel. Ich habe seit der Zeit noch zwei Tourneen in Italien und Griechenland gemacht. Aber ich bin seit 94 nicht zurückgegangen nach Deutschland. Woran liegt das? Ist kein Publikum dafür, oder? Verschiedene Gründe. Meine Mutter ist in 94 gestorben und ich wollte erstmal ein bisschen Abstand davon gewinnen. Mhm. Und ein anderer Grund ist einfach, dass man das so funktioniert, dass ein Promoter uns ein Angebot machen muss. Und das kommt halt darauf an, wie viele Leute von einem gehört haben und ob die denken, dass sie genügend Tickets verkaufen können. Natürlich, natürlich. Also ist diese Musik, wenn davon gesprochen wird, dass sie weltweit Interesse entwickelt hat, mhm. Ist diese Musik dann doch eher auf diesem Kontinent interessant für Leute? Nee, das ist nicht, gar nicht so. Nicht wahr, weil ich weiß, dass meine Musik, ich kann das von meinen Checks sehen, dass meine Musik oft im deutschen Fernsehen benutzt worden ist. Und ich habe sehr viele Leute, die von denen ich E-Mail bekomme, die aus Deutschland. Und in Italien war eine ein Cover, ein Lied von mir wurde von einer italienischen Band vor ein paar Jahren gespielt. Das war die Nummer 1 in Italien. Tatsächlich, was war das? Und so, jetzt kommt drauf an, in manchen Ländern ist es mehr gehört als auf anderen, aber ich habe zum Beispiel in Neuseeland und in Australien auch, wie nennt man das, goldene Platten und Platinum-Schallplatten. Mhm. Deshalb ist es nicht überall das Gleiche, aber es ist schon weltweit. In Ihrer Biografie steht, dass Sie viel gereist sind. Mhm. War, ich sehe hier, dass Ihr Vater Halbchinese war. War das schon, waren da Verwandte in China noch für Sie? Also von der Großelternseite oder gar nicht mehr? Gar keinen Kontakt Nein. mehr? Nein. Nein. Die wurden alle während des Zweiten Weltkriegs rausgebeten aus China. Mhm. Mein Großvater hatte in, ich glaube, in Tianjin eine Zigarettenfabrik. Mhm. Aber da er hatte einen jüdischen Tabakmeister, mhm. der Mann, der mir den Tabak von mich, ähnlich wie in der Winzerei, jemand den Wein, die verschiedenen Reben mich. Mhm. Und da er nicht willens war, diesen Mann gehen zu lassen, mhm. ihm von Deutscher, war er genauso unerwünscht wie viele andere dort. Was ebenso. Ja. Deshalb hat er seine Firma verloren und musste, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden mit zwei Stücken Gepäck abreisen. Und Frau war dann in Deutsch? Nee, gar nicht. Das muss ja auch nicht Chinesin gewesen sein, oder? Nein, Ungarisch und Deutsch, die Mutter. Aha, aber es heißt hier Chinese German, also es ist gar kein chinesisches Blut in der Familie dann. Nee, doch, die Mutter war Chinesisch. Genau, so. Mhm. Das ist interessant. Und also Ihre Mutter oder Ihre Großmutter? Großmutter. Großmutter, ja. Und das, die sind dann alle in Köln gelandet oder sind Sie da? Mhm. Mhm. Mhm. Und haben Sie, wo kam Ihre Wanderlust her? Aus der Familie oder? Ja, ich hab jetzt immer noch, ich habe ganz tolle Fotos, die mein Großvater mir hinterlassen hat. Der ist im Jahr gestorben, wo ich geboren wurde. Und ich habe Fotos von dem sogenannten Boxeraufstand 1912 bis 15 und habe viele Geschichten gehört, nicht von ihm direkt, aber von meiner Mutter, wie er gereist ist über mit der transsibirischen und manchurischen Eisenbahn. Toll. Und weiter. Aha. Und deshalb, glaube ich, habe ich früh angefangen zu reisen. Mit 16 bin ich alleine nach Paris gehitchhiked und habe das viel gemacht in den Sommern. Und bin dann mit 18 habe ich mir ein Ticket gekauft. Bin von Köln nach Moskau, von Moskau nach Nachodka mit der transsibirischen Eisenbahn. Von da habe ich ein Schiff genommen, eine Fähre nach Japan und bin dann ungefähr ein Jahr lang durch Asien gereist. Und was haben Sie gemacht unterwegs? Gitarre gespielt oder? Mhm. Mhm. Gitarre hatte ich dabei. Ich hatte das Ziel, Industriedesigner zu werden, aber auf dieser Reise habe ich so viel Spaß gehabt an dem an Gitarre spielen, auch an dem wie Leute zusammenkommen von verschiedenen Kulturen und Musik machen, denn offensichtlich habe ich dann viele Leute kennengelernt auf dieser Reise, Europäer, Asiaten, mit denen ich Musik gemacht habe. Und deshalb, als ich zurückgekommen bin, war ich dann nur, glaube ich, 2-3 Monate lang in Deutschland und bin dann direkt in 79 nach den USA ausgewandert. Mhm. Und dann zunächst mal Ostküste, Boston. Mhm. Und hier steht Rock'n'Roll, das heißt, war das mhm. noch damals Ihre große Liebe? Das hatte ich mir vorgenommen, das wollte ich machen. Und dann hat das aber nicht so gut geklappt. Was heißt Frustrations on the East Coast? Weil es nicht geklappt hat, oder? Das Musikgeschäft hat seine eigenen Frustrationen und wir haben da die Sachen, die wir machen wollten, nicht ganz geschafft und uns war die Karotte so ganz nah an der Nase dran, aber hat nicht geklappt. Wir haben dann immer wieder gehört, gefällt uns sehr gut, wir brauchen nur noch eine neue Aufnahme oder mach das nochmal und mach das nochmal. Und dann nach einiger Zeit war einfach was zu viel. Mhm. Und deshalb bin ich von da weggegangen. Und wie kam das? Ich denke, Sie sind in Taos gelandet, oder? Nee, ich bin in Santa Fe gelandet. Aus Santa Fe. Und wieso das? Ich meine, es ist ab den 80er Jahren war das eigentlich the in place to go. Also für viele Künstler sind dort in der Gegend gelandet. Mhm. Aus allen möglichen Sparten, denke ich mal. Wie sind Sie dahin gekommen? Zufällig oder war das ein Ziel dann? Zufällig. Ich hatte einen Bekannten, der aus Santa Fe war und der an der Ostküste lebte und der wieder zurückziehen wollte nach Santa Fe. Und ich brauchte, wie gesagt, eine Umänderung. Und ich hatte seit 3 Jahren als Bike Messenger gearbeitet. Das ist natürlich ein sehr sportlicher Beruf. Ja, 30 Meilen am Tag, dann ist man ganz schön fit. Und, kommt man dann auch überhaupt zum Spielen hinterher? Das Schöne an einem Bike Messenger ist, dass es zwar gefährlich ist, aber man ist unabhängig und man hat keine bestimmte Zeit, zu der man bei der Arbeit sein muss. Wenn ich also, die billigste Studiozeit ist nach Mitternacht, wenn ich also von Mitternacht bis 5 Uhr morgens im Studio gewesen bin, dann brauchte ich nicht unbedingt um 8 oder 9 Uhr vor der Tür zu stehen, sondern konnte dann vielleicht um 11 Uhr anfangen. Und wo haben Sie das gemacht mit dem Bike Messenger? In Boston. Aha, ja, super. Ja, da gibt es auch viele Hügel. Deshalb ist das fast noch schwieriger wie New York. Ich wollte das sagen, San Francisco. Na, San Francisco ist noch ein bisschen schlimmer, glaube ich. Ja, das ist wahr. Ja, ja. Na, prima. Und jetzt, dann hat sich ein musikalischer Stil bei Ihnen entwickelt. Haben Sie Einflüsse gehabt? Jetzt, ich meine, die Rock'n'Roll-Zeit kommt dazwischen, aber haben Sie früher schon mit Flamenco Verbindung gehabt durch die... Ich habe mit 11 angefangen, Gitarre zu lernen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Und da gab es dann noch dann, das war ein Schulprogramm, wo für 25 Mark oder so pro Semester man eine Stunde in der Woche einen Gruppenunterricht bekam. Und das waren Lehrer von der Musikhochschule in Köln, mhm. Also sehr gute Lehrer. Und ich habe das Glück gehabt, dass die geglaubt haben, dass ich Talent habe. Und, das müsste sich ja inzwischen bestätigt haben. Entschuldigung. Ich habe den Witz nicht verstanden. Ich müsste sich inzwischen bestätigt haben, dass Sie Talent haben. Ja, das wollte ich. Als Kind ja nicht. Nein, absolut nicht. Sie haben recht, ja. Und auf jeden Fall haben die dann zu meinem Glück die erste halbe Stunde benutzt, um alle anderen zu unterrichten. Und dann haben sie die nach Hause geschickt. Und dann habe ich dann praktisch alleine Unterricht bekommen für eine halbe Stunde. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich wirklich jeden Tag mehrere Stunden daran gesessen habe. Und das für mich wie eine bessere Aussprache wurde als Wörter. Ich habe einen neuen Ausdruck gefunden, der mir viel besser lag, mhm. Der mir auch jetzt noch viel besser liegt. Ja. Denn Ihre Musik ist instrumental vorwiegend. Aha. Und ist das für Sie ein, Sie sagen, der bessere Ausdruck, ist das für Sie auch der internationalere Ausdruck? Auf jeden Fall, mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, ich kriege E-Mail von Leuten in Singapur, Malaysia, Südamerika und ich glaube, dieses Verständnis wäre von der Musik wäre nicht so sehr da, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Englisch oder Deutsch singen würde. Mhm. Wobei die meisten Deutschen dann auch sich auf Englisch spezialisieren, weil sie denken, das ist internationaler. Das funktioniert aber nur einmal alle 20 Jahre, ne? Dass dann ein deutscher Künstler wie der Trio oder sowas, das kann mich noch erinnern, in frühen 80er Jahren, die liebt mich nicht und so weiter. Das kommt aber sehr selten vor. Mhm. Der Grund, warum ich instrumentale Musik mache, ist eigentlich noch tiefer, hat nichts damit zu tun mit diesen Sachen, sondern für mich ist instrumentale Musik wie ein Buch. Wenn man in einem Buch von einem Baum liest, dann muss man den Baum in seinem Kopf selber bauen. Man muss den sich vorstellen, den Stamm, die Äste und so weiter. Wenn man den im Film sieht, dann braucht man gar nichts zu machen. Und für mich ist ein Lied mit Worten oder Gesang ist für mich wie ein Film. Da brauch ich mich nur hinsetzen und zuzuhören, dann wird mir alles schon erzählt. Mhm. Wogegen ein Buch oder Instrumentalmusik, da muss ich das selber in meinem Kopf herstellen. Deshalb finde ich das viel interessanter. Dieses Bauen ist für Sie interessanter? Ja. Mhm. Ja. Und also ja, es verlangt viel mehr von dem Zuhörer, finde ich. Dass man sich da mit hineinbegibt in diese Fantasie, ja, absolut. Ja, dann ist man, dann ist dann echt ein Gespräch zwischen dem Musiker und dem Zuhörer, wogegen bei einem Lied, genau, der Zuhörer wird, dem wird was erzählt. Da ist weniger give and take in meinem Das ist sicher wahr und es gibt sicher auch Künstler, die ein bisschen darüber hinaus reichen, Gedichte entstehen und nicht reine Balladen. Und ich glaube, das sind auch dann die Künstler, die ein vielleicht kleineres, aber doch ein ganz anderes Publikum haben. Mhm. Ich denke an Tori Amos zum Beispiel, wo also Sachen gebaut werden, die sie erstmal wieder erfassen müssen. Kennen Sie diese Künstlerin? Sagt Ihnen das was? Ja. Sie lebt ja in Taos die meiste Zeit oder hat in Taos gelebt eine Zeit lang. Mhm, Kommen Sie mit anderen Musikrichtungen zusammen, wenn Sie in bestimmten Städten sind oder begegnen Sie sich? Sehr oft. Ich meine, ich habe sehr viel verschiedene Musik von Klassik über Jazz, über Rock, über R&B, Rap, alle möglichen Sachen höre ich mir an. Aber ich habe auch oft viele Möglichkeiten gehabt, in den letzten 12, 13 Jahren mit ganz tollen anderen Musikern zu arbeiten. Eines meiner ersten Konzerte war in Seattle, da war wir der Opening Act für Miles Davis. Ja, das habe ich gesehen. Und in 96 haben wir 3 Monate lang waren wir auf Tournee mit Carlos Santana. Mhm. Das war das erste Konzert, als ich mit 14 Jahren zum ersten Mal zum Konzert gegangen bin. Das war Carlos. In Köln? Ganz ja, in Köln. Das da war ich toll. Auch. Da war ich bestimmt auch. Aha. Ich komme aus Bonn. Kleine Welt. Kleine Welt. Und aha, die größten Konzerte waren in Köln. Und ja, das hat uns dann öfters rübergezogen. Aber ja, ich weiß nicht genau, wie alt Sie sind. Und dann müsste ich dann zurückrechnen, wann ich dort war. Vielleicht ist er auch öfters gekommen. 74, der ist nicht so oft gekommen. Ja, dann war ich da. Und der hat also 5 Zugaben gegeben. Nee, ich weiß nicht, also 3 Zugaben und hat auch mal mit der Vorband gespielt. Also ich war sehr begeistert. Wir ihn erst gar nicht haben wollten, denn die Vorband war Earth, Wind and Fire und die gefiel uns so gut, von denen hatten wir nie was gehört. Und das, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit Carlos darüber mal gesprochen, dass am Anfang ja gar nicht so gut war. Bis dann die Leute von Earth, Wind and Fire mit rauskamen und ihn so ein bisschen herausgefordert haben. Und dann war der letzte Drittel seines Konzerts absolut eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Also ja, also das ist ein Konzert früher, als ich gesehen habe. Er war dann meines Erachtens nochmal, das muss das Konzert gewesen sein. Also keine Ahnung mehr, aber ich glaube ja. Denn ich bin jetzt 46, also das muss so um den Dreh gewesen sein. Mhm. Ja, interessant. Ja, die Welt ist sehr klein, und aber ich meine, Ihren Namen und die Stadt Köln zusammen habe ich irgendwo erst gelesen gehabt. Also so, wenn man in der Gegend wohnt, dann da sind viele Dinge entstanden. Die Gruppe BAP ist entstanden zu der Zeit und immer mal begegnet man jemandem jetzt und sagt, Mensch, damals waren wir alle am gleichen Ort. Das ist schon interessant. Und Sie waren im Tampa Theater, glaube ich, zum ersten Mal in Tampa. Das war ein Theater, ein Filmtheater von 1926 mit so einer spanischen Kulisse. Wir sind da, glaube ich, zum ersten Mal, haben wir an zu 91 da gespielt, glaube ich, 1991. Ja, ich war, ich bin erst 92 hier nach Tampa gekommen und das muss also dann ein paar Jahre danach gewesen sein, also vielleicht 94 oder ja, sowas. Wir haben da ein paar Mal gespielt. Ja, und jetzt sind Sie im Performing Arts Center, ein großes Konzert. Und wenn man jetzt so von Hotel zu Hotel umzieht, bekommt man dann noch etwas mit von seiner Umgebung und inspiriert das? Ist nicht so sehr Hotel zu Hotel, denn wir haben 2 Busse und da sind wir meistens drin. Wir kriegen ein Hotel nur, sagen wir mal, einmal in der Woche. Wenn man in einem Bus ist und nicht fliegen muss, da kann man natürlich einiges mehr mitnehmen, als man normalerweise mitnehmen kann. Ich habe zum Beispiel eine Espresso-Maschine mit mir, weil ich sonst den Kaffee nicht ausstehen kann. Deshalb, das wäre ein bisschen schwer, kann man sich vorstellen, ins Flugzeug zu gehen. Kann ich das hier bitte mal anschließen? Mit dem Bus lässt sich das halt machen, da kann man mehr Sachen mitnehmen. Und Espresso ist ein Muss, und gibt es noch andere Dinge, die ein Muss sind für Sie im Leben? Ja, das fängt so an. Espresso, damit fängt man den Tag an und dann alles andere kommt danach. Aber nicht, dass Sie Ihren Kaffee auch noch importieren, nein? Ah, italienisch, ja. Ah, tatsächlich, ja, ja. Naja, es gibt hier sehr viele Deutsch-Amerikaner, für die wir natürlich eine Sendung machen. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wo kriege ich mein Brot her oder dies. Ja. Ja, und das ist schon sehr wichtig für die Menschen. Das ja. Die Creature Comforts, die sind ungeheuer wichtig. Ja, ja. In Santa Fe, da kriegt man eine große Anzahl von verschiedenen Schwarzbroten und anderen deutschen Broten. Ich glaube, der Wilde Westen war immer schon so ein besonderer Magnet für Deutsche und leben sehr viele Deutsche in Santa Fe und in Neumexiko. Junge und Alte? Mhm. Und kommen Sie mit denen auch in Berührung, oder? Nee. Gar nicht? Nee. Ist sicher auch gar nicht so von Interesse für das, was Sie tun. Ich bin nicht ein öffentlicher Mensch. Ich habe mein eigenes Leben und ich komme nicht viel raus. Ich gehe vielleicht einmal in der Woche ausessen oder zu irgendeinem Event oder irgendwas, wo ich hin muss. Aber ansonsten bin ich meistens zu Hause. Ich habe einen kleinen Kreis von Freundinnen. Und da ich ein Studio habe, direkt neben meinem Haus, bin ich oft da zu finden. Mhm. Wie ist es mit Familie? Haben Sie selber eine oder sind Sie meistens unterwegs? Ich bin meistens unterwegs, aber ich nehme meine Familie einfach mit. Ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, das ungefähr 14 Monate alt ist. Und, daher die Lullabies, oder? Die Lullabies sind sogar davor seiner Geburt. Ich wollte die sowieso machen, ist dann nur glücklich zusammengetroffen. Mhm. Und der Kleine versucht schon, die ganzen großen Kisten zu schieben. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass er nicht irgendwo dazwischen kommt, aber wirklich toll mit ihm auf Tournee zu sein, dann braucht man keine Minute zu verpassen. Das heißt, nicht nur die Espressomaschine muss mit, sondern auch die Windeln. Oh ja. Ja, ja. Und sehen Sie sich als guter Vater? Die ich auch selber wechseln kann. Das ist schön. Das ist heute mit Velcro alles Mögliche, denke ich mal. Oh ja. Ja. Was ist für Sie die Zukunft? Was sehen Sie vor sich? Träume, Wünsche? Wir haben dieses Jahr unseren ganzen Geschäftsplan geändert, denn ich finde, viele Sachen, die in der Musikindustrie im Moment passieren, sind nicht nur schamhaft, aber auch völlig falsch. Ich habe selber mit 15 oder 16 Jahren Led Zeppelin Schallplatten kopiert auf Kassette. Deshalb finde ich, dass dieses Kopieren gar keine große kriminelle Tat ist. Und einige Sachen, die da mit der RIAA, der Recording Industry Association of America, are happening, die sind also sehr traurige Fälle, finde ich. Und was wir deshalb gemacht haben, ist, wir verkaufen unsere Musik jetzt nur noch von unserer Webseite, das ist www.lunanegra.com, mhm. und live bei Konzerten. Mhm. Und das läuft inzwischen ganz gut. Wir haben da eine sichere Seite, wo man Platten bestellen kann. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt aus dem großen Corporate-Geschäft bin. Ist das Problem auch, dass man eigentlich den kleineren Leuten hinterhergeht, die also kopieren, die an für sich machen, was sie gesagt haben, was sie auch mit 16 selber gemacht haben? Ich habe noch keinen Musiker gefunden. Es gibt viele Musiker, die davon die Gegend des Kopieren sind, aber ich habe noch keinen gefunden, der nicht selber ein paar Sachen kopiert hat. Ja. Deshalb, ich finde das ein bisschen mit der gespaltenen Zunge sprechen, denn zum größten Teil klingen CDs noch besser als MP3s und wenn die MP3s jemand gefallen, dann werden die auch irgendwann die CD kaufen. Ja. Wenn die CD aber, wie so viele Popplatten heutzutage, nur ein gutes Lied drauf hat, dann kann man sich nicht darüber wundern, dass die Platte nicht gekauft wird. Mhm. Ich glaube, vieles daran, an dieser Situation ist, den Plattenfirmen zuzuschreiben. Und die haben viel zu spät gesehen. Mhm. Ja. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, möchte ich noch mal hin, möchte ich mal spielen? Jede Möglichkeit, nach Italien zu reisen, nehme ich wahr. Ich war im April in Italien, natürlich mit Kind, um auf einer Platte zu spielen. Eine italienische Sängerin, namens Leda Battisti. Ich glaube, ihr Onkel ist der berühmte Lucio Battisti. Mhm. Und sie hat mich gebeten, auf ihrer Platte zu spielen. Und dann bin ich nach Italien, wir haben in Milan 2 Tage aufgenommen, meine Gitarrensachen. Und danach habe ich mit meiner Familie eine Woche in Tuscany verbracht. Und das mache ich eigentlich sehr oft, dass ich zwischen 1-2 Wochen und manchmal bis zu 2 Monaten in Italien verbringe. Mhm. Und ist Ihre Frau nun Amerikanerin dann? Ja. Mhm. Mhm. Ja, also ich denke schon, dass man heutzutage international bleiben kann. Mhm. Und mein Kind hat 2 Ausweise. Ja. 2 Reisepässe. Einen deutschen und einen amerikanischen. Schön. Und dein Ihr Kind ist männlich oder weiblich? Ein Junge. Ein Junge. Das heißt, irgendwann muss er sich dann doch für Militärdienst entscheiden. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich gucke in den Crystal Ball und ich glaube, dass in 18 Jahren die deutsche Regierung sich den vielen anderen Regierungen anschließt und doppelte Staatsbürgerschaften möglich macht, wie es schon möglich ist in den meisten Ländern. Ich glaube, in Italien ist es möglich, in den USA ist es möglich und so weiter. Es ist auch in Deutschland heute schon möglich ab 2000. Das habe ich gerade. Sie müssen die Beibehaltung beantragen, dann kann man also auch Amerikaner werden und sein und bleiben. Wenn es von Geburt an ist, ist es nur die Frage, wenn man dann in Deutschland ist. Ja. Es könnte sein, dass in 18 Jahren man dann sagt, ich schaffe jetzt den Militärdienst ab, und der ist nur noch freiwillig. Das ist diese Lösung. Ansonsten muss man dann eben sich wahrscheinlich dann doch entscheiden, wenn man also eingezogen würde und man lebte in Deutschland mit 18, das ist dann das Einzige, wofür man sich dann entscheiden muss. Den Amerikanern ist es seit jeher egal, solange wenn man hier ist, dass man sich auch um das Vaterland verdient macht. Also patriotisch genug ist, um hier etwas zu tun, etwas Gutes. Und ich sehe ja an Ihrer Gitarre, die jetzt versteigert wird, dass Sie schon weltweit Gutes was tun. Versuchen? Mhm. Ja, ja. Muss man sehen, wenn man irgendwo was Kleines machen kann, dann muss man das, meiner Meinung nach will ich das tun. Und das war halt eine Möglichkeit, vor allen Dingen, weil es Red Cross im Moment Geld sehr nötig braucht, dachte ich mir, ich brauche die Gitarre nicht mehr. Und manche Leute haben schon 400, 500, 600 Dollar an Tickets eingeschickt. Die jeweils 10 Dollar kosten, habe ich gesehen. Die jeweils 10 Dollar kosten, dass sie also schon 40 oder 50 Möglichkeiten haben, die Gitarre zu gewinnen. Und das ist Ihre erste Gitarre gewesen von Ihrem ersten Album, ja? Ja. Und also keine elektrische, sondern eine... Nee, das war eine klassische Gitarre aus Spanien, die ich da benutzt habe. Da hatte ich noch keine Flamenco-Gitarre, da habe ich mit der gespielt. Und ich brauche sie nicht mehr. Und eine Gitarre, die nicht gebraucht wird, die ist jetzt nicht Gutes genutzt. Und deshalb dachte ich mir dann, mit diesem Raffle kannst du wenigstens was Gutes einbringen. Und das geht auch über Ihre Webpage und bei den Konzerten, nehme ich mal an. Mhm. Ja? Nicht bei Konzerten, aber über die Webpage. Über die Webpage. Also kann man ein Los für 10 Dollar erwerben und damit sowohl das Rote Kreuz unterstützen, als eben auch Gutes tun. Ja. Ja. Dann wünsche ich Ihnen viele weitere tolle Konzerte. Ich hoffe, Sie kommen öfters nach Florida. Ich sehe das jetzt fast. Auf jeder Tournee kommen wir nach Florida. Aber ich glaube, wir spielen dieses Mal in 5 verschiedenen Städten in Florida. Am Mikrofon war Susanne Nielsen. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich für das Telefoninterview, das einem Auftritt 2003 in Tampa, Florida, Ottmar Liebert vorausging, bedanken. Liebert ist weiterhin eine Größe im Bereich der Gitarreninstrumentalmusik und das weltweit schon seit vielen Jahren. Entnehmen Sie seiner Webpage www.lunanegra.com oder www.ottmarliebert.com seinem Auftrittskalender einige interessante Fotos, Gedanken, und Sie können sich da auch in seinen Newsletter einschreiben und ihn weiterhin mehr und näher kennenlernen. Ich hoffe, dass wir Ihnen den Künstler mit diesem Interview nahebringen konnten. Herzlichst und am Mikrofon war Ihre Susanne Nielsen und an der Technik wie immer unser Bill Davidson. Tschüss, ciao!